Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, Vers 4 bis 9. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem Reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, so dass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott segne dieses Wort. Geschenke vom Heiligen Geist. Also hier in diesem Brief an die Korinther erfahren wir, wie Paulus Gott dankt und direkt den Korinthern in die Herzen spricht. Und hier möchte ich euch hinweisen auf die Gaben, nennt das hier, die Geschenke vom Heiligen Geist. Gaben, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid. Was heißt das? Diese Gaben sind also Geschenke vom Heiligen Geist und die sind dazu da, die Kirche aufzubauen. Also die Kirche, das heißt also wir als Gläubige, als Christen zusammen, wir sind die Kirche und Kirche ist kein Gebäude, sondern wir sind sozusagen im Körper, Teil des Körpers von Jesus Christus. Und diese Gaben, diese spirituellen Gaben sind dazu da, immer dazu da, die Kirche aufzubauen. Und manchmal, wenn wir zu Christus kommen, hat jeder Mensch in seiner persönlichen Beziehung zu Christus bestimmte Gaben, die vom Heiligen Geist gegeben sind. Ja, und Geschenke sind ein Geschenk, Geschenke. So zum Beispiel, einer kann zum Beispiel lehren. Im Korintherbrief lernen wir mehr über diese Gaben. Und manchmal kann das Bewirtschaftung sein oder es gibt so viele, die angesprochen werden. Wichtig ist, dass ihr euch nochmal zu Herzen nehmt. Lest das mal selber durch im 1. Korintherbrief hier. Aber wichtig ist, dass ihr nicht daran denkt, dass diese Gaben vom Heiligen Geist irgendwie, dass es irgendwie ein magischer Trick oder irgendwie sowas ist. Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Oder dass jemand irgendwie auf einmal ganz besondere, jetzt Sprachfähigkeiten hat oder irgendwas. Das hat damit nichts zu tun. Wichtig ist, dass wenn diese Geschenke vom Heiligen Geist, der Heilige Geist uns diese Geschenke ins Herz spricht. Also nur dadurch erkennen wir das. Und wie kommen wir überhaupt dazu? Also erstmal wollen wir täglich in der Bibel sein und alles über unseren Jesus Christus lernen und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und der Heilige Geist wird uns dann als dritte Person der Dreifaltigkeit in unsere Herzen sprechen, was denn unsere Gaben vom Heiligen Geist sind. Also da müsst ihr nicht raten oder irgendwie selber was tun. Nein, er wird uns allen, die wir zu Christus kommen, allen Christen, diese Geschenke ganz klar machen und wird uns helfen, diese Geschenke dann zu nutzen, um das Reich Gottes sozusagen hier auf Erden zu bauen. Also die gute Nachricht, ja, die gute Nachricht von Jesus Christus als unserem Erlöser mit anderen mitteilen zu können. Und das kann in verschiedenster Weise erfolgen. Also das ist nicht immer nur im Kirchenkontext, sondern ganz auch außerhalb, ja, als Evangelisten oder wir, die wir auch vielleicht nur in unserer Nachbarschaft anderen von Christus erzählen, wie auch immer, oder oder Missionen auf Missionen gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten und das ist die Einladung, Gottes Willen und zu folgen und dann auch in Jesus Christus zu wachsen. Und er wird uns ganz klar ins Herz sprechen, was unsere Fähigkeiten, unsere Geschenke, unsere Gaben vom Heiligen Geist sind. Und das ist ein Segen und ein Geschenk hier von unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, wir danken dir hier über die Wahrheit, hier über die Geschenke vom Heiligen Geist. Hier, also Paulus schreibt von Gaben, mit denen wir gesegnet sind. Und die Kirche, also die alle Christen helfen können und mit anderen Christen auch zusammenarbeiten können, in verschiedenster Form und Weise. Und wir danken dir für diese Geschenke vom Heiligen Geist, die wirklich individuell sind, auch wirklich anders sich ausdrücken, je nachdem, wie du das zeitlich bestimmst und auch räumlich, und immer dazu da, die Kirche aufzubauen. Und wir danken dir für diese Wahrheit, die wir hier haben, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.